Eine Weile maßen sie sich mit den Blicken. Rasumichin war höchst erstaunt, aber plötzlich flammte Zorn, ein wirklicher Zorn, fast drohend, in seinen Augen auf. »Also hier bist du«, schrie er. »Du bist aus dem Bett ausgerissen und ich habe dich sogar unter dem Divan gesucht. Wir haben auf dem Dachboden nachgesehen. Ich habe Nastassja deinetwegen beinahe verprügelt. Und nun bist du hier, Rodja. Was soll das bedeuten? Sag mir die Wahrheit. Gesteh. Hörst du?« »Es bedeutet, dass ich euch alle ernstlich satt habe und dass ich allein sein will«, antwortete Raskolnikow ruhig. »Allein sein? Wo du nicht mal gehen kannst? Wo dein Gesicht noch bleich wie Leinwand ist? Wo du kaum atmen kannst? Dummkopf!« »Was hast du im Kristallpalast zu suchen? Raus mit der Sprache!« »Lass mich«, sagte Raskolnikow und wollte an ihm vorbeigehen. Das brachte Rasumichin in Wut. Er packte ihn fest an der Schulter. »Lass mich? Du wagst es zu sagen, lass mich? Weißt du auch, was ich gleich mit dir tun werde? Ich packe dich zu einem Bündel zusammen und bringe dich unterm Arm nach Hause und sperre dich ein.« »Hör, Rasumichin«, begann Raskolnikow leise und scheinbar völlig ruhig, »siehst du denn nicht, dass ich deine Wohltaten nicht wünsche? Und was ist es für ein Vergnügen, denen Wohltaten zu erweisen, die darauf spucken, denen, die sie am wenigsten vertragen? Sage mir nur, warum hast du mich beim Beginn meiner Krankheit aufgesucht? Ich wäre vielleicht glücklich gewesen zu sterben. Habe ich dir heute nicht zu Genüge gezeigt, dass du mich quälst, dass ich deiner überdrüssig bin? Was für ein Vergnügen hast du daran, Menschen zu quälen? Ich versichere dir, dass dies alles meine Genesung ernstlich hindert, weil es mich ununterbrochen reizt. Sosimow ging doch vorhin fort, um mich nicht zu reizen. Lass auch du mich um Gottes Willen in Ruhe. Und was für ein Recht hast du schließlich, mich mit Gewalt zurückzuhalten? Ja, siehst du denn nicht, dass ich jetzt bei vollem Verstand bin? Wie, sage mir, soll ich noch darum flehen, dass du mich in Ruhe lässt und mich mit deinen Wohltaten verschonst? Mag ich undankbar sein, mag ich gemein sein, aber um Gottes Willen, lasst mich alle in Ruhe, lasst mich in Ruhe!« Er hatte ruhig begonnen und freute sich im Voraus über das ganze Gift, das er sich anschickte, auszuschütten. Er schloss aber in Raserei und fast erstickend, wie vorhin bei Luschin. Rasumichin stand eine Weile da, dachte nach und ließ seinen Arm los. »Dann scher dich zum Teufel«, sagte er leise und fast nachdenklich.